An dem letztgenannten Tage war gerade eine Rektoratsfeier in der Universität München. Kronprinz Ruprecht von Bayern saß durch mehrere Personen getrennt rechts neben mir. Er erhielt ein Telegramm, las es, beugte sich vor und suchte mich mit seinen Blicken. Nach Beendigung der Feier hörte ich den Inhalt des Telegramms. Er hatte Nachricht von der Ermordung Rathenaus gebracht. Der mir dies mitteilte, meinte, das Vorbeugen des Kronprinzen Ruprecht sei sehr auffallend gewesen. Er hätte wohl geglaubt, ich wäre Mitwisser des Mordes. Sollte das richtig gewesen sein, so hätte sich eben Kronprinz Ruprecht schwer geirrt. Solches Mittel wie einen politischen Mord, selbst in der deutschen Abwehr, habe ich abgelehnt. Aber ich zweifle nicht, dass dieser Mord Ausdruck des Abwehrwillens gegen die ungeheuerliche Vergewaltigung und die Missstände war, die im Besonderen und auch mit Recht dem Juden Walter Rathenau, dem roten Propheten der Weltrevolution, zugeschrieben wurden. Er wollte bewusst das deutsche Volk mit Hilfe der ihm willfährigen Intelligenz bolschewisieren. Die Deutschen, die das Volksurteil an Walter Rathenau vollstreckten, haben in dem Gedanken, einen Volksschädling zum Nutzen des Volkes getroffen zu haben, gehandelt. Aber der Gewinner an dem Mord war nicht das Volk. Es war allein Rom. Der Mord an dem Juden Rathenau machte den Weg für Rom frei, in Deutschland anstelle der Judenherrschaft mit jedem Tage mehr die des Vatikans zu setzen. Nach dem 24.06.1922 allerdings peitschten Juden und Romhörige, diese mit besonderem Eifer, das Volk gegen rechts auf. Es entstand das Gesetz zum Schutze der Republik. Die Ordnungszelle Bayern setzte sehr geschickt einige unwesentliche Änderungen durch und ergänzte es durch abschwächende Sonderbestimmungen, die für Bayern gültig waren. Sie festigte so ihren Ruf und erhielt dadurch immer mehr Anziehungskraft für kurzsichtige Norddeutsche. Diese ließen sich auch nicht von mir aufklären. Es wurden im Gegenteil die Beziehungen zwischen ihnen und Herrn von Kahr, auch als er nicht mehr Ministerpräsident war, immer enger. Ich erkannte in der Gestaltung dieser Verhältnisse das Wirken Roms von Kreisen des Alldeutschen Verbandes, des Sklavenordens und von ihnen beeinflusster Offiziersverbände. Während sich so das Leben politisch und wirtschaftlich im Jahre 1922 immer mehr zuspitzte und ich auch mehr als bisher hervortrat, trieb ich meine Studien weiter. Klar lag vor mir das Wirken der Bayerischen Volkspartei in den Revolutionstagen 1918. Ihr Zusammengehen mit Eisner und ihr Streben, aufgrund des unseligen Artikels 18 der Weimarer Verfassung, der das Zusammenlegen und ein Neubilden von Staaten vorsah, auf halblegalem Wege zum Ziel der Zerschlagung des Reiches zu kommen. Ich musste erleben, dass deutschnationale Führer auch ein solches Zerschlagen als ein Mittel der Erhaltung des Reiches ansahen. Sie meinten, die abgespaltenen, aber gesund gewordenen Glieder würden sich wieder zusammenschließen. Ich lehnte alles derartig eingestellte Deutschnationale umso schärfer ab. Ich sah indes unter den überstaatlichen Mächten, ich prägte diesen Namen, nicht mehr nur Juden und Rom, ich drang auch tiefer in das unmittelbar politische Wirken der Freimaurer ein, aber der augenblicklich am schärfsten auf Korn zu nehmende Feind deutschen Lebenswillens wurde mir in den einmal bestehenden drängenden Verhältnissen die Bayerische Volkspartei und mit ihr Rom. Ich wusste, dass der Jude und der Freimaurer auch von anderen gesehen wurden. Ich sprach allerdings damals auch nur vom Missbrauch der Religion zu politischen Zwecken. Ich hatte noch nicht erkannt, dass der Jude und Rom nur Politik aus ihrem Glauben heraus machten und machen können. Ich verfolgte auch, was über Volkwerdung und Zusammenhang zwischen Volk und Staat geschrieben wurde. Ich fand wenig Taugliches darunter. Ich las auch die Programmpunkte der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und fand in ihnen viel Zusagendes, aber es war leider starres Programm, für welches, wie ich schon angab, ich nichts übrig habe. Ich las auch, was Gottfried Feder schrieb, dessen wirtschaftliche Anschauungen mich ansprachen. Auch was Ruland und Germanus Agricola über Wirtschaft geschrieben hatten. Besonders vertiefte ich mich aber in die Rassenkunde. Die Beachtung des Rasseerbgutes war, wie ich schon andeutete, für mich vordringlich geworden. Ich vertiefte mich in die Bücher von Gobineau, Schemann und Hans Günther. Allerdings sah ich die Rassenfrage auch noch zu materialistisch an. Aber ich suchte doch auch Klarheit für die charakterlichen und seelischen Unterschiede der Rasse und las, was hierüber erschienen und mir zugänglich war. Die Seelengesetze der Rassen, die Volksseele und ihre Bedeutung sollten mir erst später klar werden. Gleichzeitig beschäftigte ich mich auch mit der Erbgesundheitspflege, ein Gebiet, das nur zu oft mit Rassenpflege zusammengeworfen wurde und auch so lange zusammengeworfen werden kann, solange das Wesen der Rassen nur materialistisch erfasst wird. Das Unheil des Alkohols auf das lebende Geschlecht und dessen Nachkommenschaft zeigte mir Professor Kreppelin bei einem mir unvergesslichen Besuch in meinem Hause. Was er mir sagte, ist mir tief im Gedächtnis geblieben. Dementsprechend unterstützte ich die Bestrebungen des Professors Schmidt, ich glaube damals Gießen, jetzt wohl Halle, die Schäden zu zeigen, die Alkoholgenuss kämpfender Truppen im Jahre 1918 der Kriegführung gebracht hat. Ein körperlich und seelisch starkes, gesundes Geschlecht sollte heranwachsen. Das war unerlässlich für die Zukunft des Volkes. Bedenklich stimmte mich der zunehmende Geburtenrückgang, gegen den auch noch heute Maßnahmen eingesetzt werden, die nicht Abhilfe schaffen können. Immer tiefer drang ich in das Wesen der Volkswerdung und ihrer Feinde ein, während ich gleichzeitig im politischen Leben und immer mehr mitten im Tageskampf stand. So brach das Jahr 1923 an, von dem sich jüdischer und kabbalistischer Aberglaube so viel versprach. Mit diesem Aberglauben haben die Völker und ihre Staatsmänner zu rechnen. Es war wieder, wie ich später es nannte, ein Yahweh-Jahr. Es hatte, wie das Jahr 1914, in der Quersumme seiner einzelnen Grundzahlen 1 und 9 und 2 und 3 die Zahl 15. Diese enthielt die Zahlen 10 und 5. Das heißt nach jüdischem Gematria-Aberglauben die Zahlenwerte der beiden ersten Konsonanten des Wortes Yahweh und macht damit für jüdische und christliche Kabbalisten ihr Handeln in solchen Jahren erfolgreich. Das Jahr 1923 sollte auch, ich sehe heute noch klarer als damals, von ihnen ausgenutzt werden. Die Zeit, das Reich zu zerschlagen, war gekommen.